Die Frauen haben große Brotlaibe auf Piken gesteckt und tragen sie im Triumph voran. Oder schwenken Zweige der Pappel mit ihrem herbstlichen Gelb. Zu Fuß, zu Pferd, auf Karren, auf den mitgeschleppten Kanonen. Ein paar hundert von der Nationalversammlung sind auch dabei. Nur die Natur spielt nicht mit. Vorwärts sich quälend geht es durch Matsch und Dreck an einem tristen Oktobertag. 10 Stunden, bis der König zu den Tuilerien gebracht ist. Seine neue Residenz. Die alte Residenz der Könige von Frankreich. Die seit dem 14. Ludwig 100 Jahre schon leer steht. Genau genommen der einzige Ort, wo er hingehört. Mitten in seinem Volk, das ihn liebt. Das Volk hatte nun wirklich, wie es schon nach der Bastille hieß, seinen König zurückerobert. Zudem war er unter Kontrolle gebracht, nicht mit den Intrigen der Hofpartei ausgesetzt. Greifbar und ist abgeschlossen. Das Gesetz ist jetzt König. Camille Desmoulins feiert die Vollendung der nationalen Erneuerung in der Gemeinschaft aller Bürger mit ihrem König. Desmoulins ist immer ein guter Spiegel der Tagesmeinung in den intellektuellen Zirkeln. In Wirklichkeit jedoch verschlechtern die Lebensbedingungen des Volkes sich rapide. Und es entsteht durch die Immigration des revolutionsfeindlichen Adels und Großbürgertums eine ganz andere Konstellation. Das Geld fließt ab, die Arbeitslosigkeit steigt, die Ernte war gut, aber die Teuerung bleibt, die Unruhe wächst. Am 14. Juli hatte das Volk der Nationalversammlung gedient, am 6. Oktober hatte es ihr seine Macht bewiesen. Was in Versailles geschehen war, hat außer Robespierre und Marat keinem so recht gefallen. Für Mirabeau und Lafayette, die gefeierten Männer der Revolution, hatte dieses Wort eine andere Bedeutung. Von Oktober 89 bis Ende 90 wird das gesamte Staatsgefüge reformiert. Die Verwaltung, die Justiz. Nur die Lebensbedingungen des gemeinen Volkes bessern sich nicht. Maßnahmen werden getroffen, nicht um die Probleme, sondern um das Volk in den Griff zu kriegen. 19. Oktober. Die Nationalversammlung hat für den Umzug nach Paris länger gebraucht als der König. Dringendstes Problem, die Finanzen. Die Regierung funktioniert nicht mehr. Überall revoltiert das Volk gegen die zunehmende Misere, ohne sich an irgendetwas halten zu können. Gerüchte und Panikstimmung. 21. Oktober. 2 Wochen nach der großen Heimkehr des Königs, im Zug der Frauen, wird ein schreckliches, aber notwendiges Gesetz erlassen. Auf dringendes Ersuchen der Kommune. Dekretiert wird der Einsatz von Truppen nach dem Kriegsrecht gegen aufrührerische Zusammenrottungen. Anlass ist ein merkwürdiger Fall von zweifacher Volksjustiz. Dass Bäcker an der Teuerung profitieren könnten, ist eine Vermutung, die naheliegt. Am 21. wird vor dem Sitz der Nationalversammlung ein Bäcker erschlagen, weil er am Brot manipuliert hat. Gleich nach der Tat stellt das Ganze sich als ein fatales Missverständnis heraus. Darauf wird der Hauptschuldige an dem Totschlag zur Rechenschaft gezogen und aufgehängt. Am selben Tag noch der Erlass. Der Zug der Frauen steht noch nah vor Augen. Ad hoc, damit die Stadtverwaltung für Ordnung sorgen kann. Wenige Tage später nimmt die Versammlung... Der Widerspruch Robespierres und ein paar anderer hilft nichts. ...einen Vorschlag des Verfassungsausschusses an, das Wahlrecht auf sogenannte aktive Bürger zu beschränken. Voraussetzung ist, ein bestimmtes Maß an Steuern zu zahlen. So war man bei der Wahl zu den Generalständen damals mit der Bevölkerung von Paris verfahren. Das läuft später in der Praxis darauf hinaus, dass nicht einmal 20% der Franzosen Aktivbürger sind. Geld wird das Maß der Dinge, das die verfassunggebende Versammlung bestimmt. 22. Dezember 89. Die politischen Rechte der Franzosen werden an einen 3-stufigen Steuerzensus gebunden. 8. März 90. Erlass über die Beibehaltung der Sklaverei in den Kolonien. Der Regierung fehlt Geld, die Staatskasse ist leer. Alte Steuern werden abgeschafft, aber die laufenden kommen nicht oder nur sehr verzögert herein. Die Verwaltung des ganzen Landes von den Gemeinden aufwärts wird neu geordnet. Frankreich in Departements aufgeteilt. Die Macht des Staates und seiner neuen Einrichtungen ist schwach. Die Selbstverwaltung setzt, je weiter sie vom Zentrum entfernt ist, auf dem Land und in den Städten der Provinz, im Westen und Süden vor allem, einander widerstrebende Kräfte frei. Konterrevolutionen. Die Konstituante, anstatt ihre Verfassung zu liefern, regiert nach ihren Prinzipien mit Hilfe von Erlassen. Um sich Geld zu verschaffen, hält sie sich an den Besitz der Kirche, die ihn in die Hände der Nation zurückgibt.